Kundgabe 2188. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.12.1941. Vaterworte. Die Pforten des Paradieses sind euch geöffnet, die ihr meinen Willen zu erfüllen trachtet. Ihr habt den Willen, zu mir zurückzukehren. Und dieser Wille macht euch den Weg frei zu mir. Ihr, die ihr mir dienen wollt, euch erfasset meine Liebe, und sie lässet euch nicht mehr fallen. Und also dürfet ihr schon auf Erden Einblick nehmen in mein Reich. Ich enthalte euch nichts vor an Wissen, was euch zuträglich ist für eure Seele. Denn ihr benötigt dieses Wissen, wollt ihr für mich auf Erden tätig sein. So ihr redet, soll mein Geist sich kundtun, und es soll offenbar werden, dass ich durch euch rede. Denn was ihr an Wissen den Menschen vermittelt, wird menschliche Weisheit noch nicht ergründet haben. Doch zuvor sollt ihr schauen in mein Reich. Ihr sollt bestätigt finden, was euch kundgetan wurde, auf das ihr nun reden könnt aus vollster Überzeugung. Es ist der Geist aus mir, der euch belehret und der euch in alle Wahrheit leitet. Und wem ich meinen Geist sende, der steht in meiner Liebe. Wem ich mein Wort zuleite, der ist in Wahrheit mein Kind, dem ich mich mit meiner Liebe nahe. Wer dieses mein Wort aufnimmt in sein Herz, der wird sich ewiglich nicht mehr von mir trennen, denn mein Geist verbindet sich unzertrennlich mit dem, der mein Anteil ist, seit Ewigkeit. Amen.